2. Hallo Gitta, wie geht's? Lange nicht gesehen. Hallo Karl, wie siehst du denn aus? Du bist ja rot wie eine Tomate. Ja, ja, mein Gesicht. Das ist eine Allergie. Und was kann man da machen? Der Arzt hat mir Medikamente aufgeschrieben und ich darf nichts Süßes essen. Keinen Kuchen, keine Schokolade, kein Eis, gar keinen Zucker.